Und das ist das größte Problem, das ich sehe. Eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalk. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Skandal um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Der Anlass dafür war die Sperrung von zwei Twitter-Accounts von der AfD-Politikerin Beatrix von Storch und Satirenmagazin Titanic. Wir haben vor einiger Zeit bereits schon ein Video zum Thema gemacht und uns auch, bevor es überhaupt ratifiziert wurde als Gesetz, damit schon beschäftigt. Nun ist es seit 2018, Januar 2018, tritt dieses Gesetz in Kraft und zeigt schon die ersten Auswirkungen. Plötzlich sind viele Politiker dagegen, so zum Beispiel Simone Peter, die Bundesvorsitzende der Grünen Partei, hat das Folgende gesagt. Die Sperrung des Twitter-Accounts der Titanic offenbart die Schwächen des mit viel zu heißen Nadeln gestrickten Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Es ist nicht hinnehmbar, dass ein US-amerikanisches Unternehmen wie Twitter die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland beeinflusst. Denn offensichtlich ignorierte Twitter, dass es sich bei der Titanic um ein Satiremagazin handelt. Die FDP ist auch dagegen. Die Generalsekretärin der FDP, Nicole Beer, hat dazu wie folgt geäußert. Die vergangenen Tage haben eindringlich gezeigt, dass private Anbieter nicht in der Lage sind, in allen Fällen mutmaßlich strafbare Äußerungen im Netz die richtige Entscheidung darüber zu treffen. Ob eine rechtswidrige, eine satirische oder aber eine geschmacklose, in einer Demokratie aber zu ertragene Meinungsäußerung vorliegt. Laut der Zeitung Welt will die FDP jetzt das Gesetz komplett abschaffen. Auch kritisch hat Sascha Lobo darüber in seiner Spiegel-Kolumne geäußert. Das zu Jahresbeginn in Kraft getretene Gesetz sei juristisch schlampig, technisch uniformiert und wählkämpferisch schnell geschossen. Und entfaltet zensurhafte Wirkung. So, Gustavo, jetzt sind plötzlich alle dagegen, obwohl letztes Jahr war die Stimmung ganz anderes. Zum Beispiel hat Sascha Lobo, der berühmte Internet-Experte aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen für ZDF, ein Programm produziert unter dem Titel Manipuliert. Und dieses Programm hat unserer Meinung nach sehr stark nach Propaganda für dieses Gesetz aussah. Ich habe darüber sogar ein Video damals gemacht. Jetzt plötzlich ist er dagegen, sind die Grünen auch dagegen. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass die Linken von diesem Gesetz benachteiligt werden, weil letztes Jahr ging es nur um die rechte Hetze, um die rechte Populisten und so weiter und so fort. Jetzt werden plötzlich auch die Linken davon betroffen. Auch hier eine kleine Korrektur, die Grünen waren nicht dafür. Die Grünen waren schon damals nicht dafür, genauso wenig wie die FDP. Das heißt, diese beiden Parteien waren eigentlich dagegen. Das heißt, also gegen dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das muss man fairerweise sagen. Das ist vor allem durch die Große Koalition getragen worden, also Union und SPD, allen voran unter Heiko Maas, dem Justizminister der SPD. Weil im Falle von Sascha Lobo sicherlich, wir haben doch, wie du schon erwähnt hast, ein Video gemacht, in dem man tatsächlich das so bewerten könnte, dass er nicht ganz abgeneigt war, dass vielleicht eine Instanz eingerichtet wird, wie auch immer geartet, die dafür sorgt, dass tatsächlich Hate Speech ein wenig kontrolliert wird. Grüne und FDP, beide sprachen sich aber eigentlich auch schon vor Ratifizierung des Gesetzes dafür aus, dass andere, ich meine, Mechanismen gefunden werden müssten, rechtsstaatliche Mechanismen, um gegen Hate Speech vorgehen zu können. Hier vor allem dann auch gegen Straftatbestände wie zum Beispiel Volksverhetzung. Ich denke, der Grundtenor war, also es gab grunddurchgehend eigentlich schon vor Ratifizierung bis zum jetzigen Augenblick immer kritische Stimmen. Du hast aber dahingehend recht, dass das vor allem, dass die Befürworter eher darauf schauten, dass man gegen bestimmte aus den rechten Lagern stammenden Äußerungen vorgehen sollte. Ich gehe davon aus, dass du jetzt das mit den Linken in diesem Kontext meinst, jetzt im Januar, 2018, dass jetzt Titanic davon betroffen war und dass jetzt zwei Phänomene ganz deutlich werden. A, diejenigen in den Unternehmen à la Facebook, YouTube und so weiter und so fort, die dann unternehmensintern bestimmen, ob das tatsächlich im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes legal wäre oder nicht und das dann vielleicht gegebenenfalls die Inhalte entsprechend löschen, gar nicht vielleicht in der Lage sind zu unterscheiden, ob es sich um tatsächliche Delikte handelt oder um Satire. Das ist das erste Problem. Bei Titanic handelt es sich ja offensichtlich um Satire. Und Punkt zwei, das ist ein Hauptkritik von vieler Gegner, ist so, dass tatsächlich die entscheidende Instanz nicht der Staat ist, sondern die Unternehmen selbst, die dann sagen, dieser Inhalt ist zu löschen nach unserer Auffassung, weil es mitunter sonst aufgrund des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ökonomisch unschadet, aufgrund der Bußgelder, die mitunter wir als Unternehmen zahlen müssen. Das heißt, ein Overblocking ist dann die Konsequenz. Es werden viel mehr Inhalte wahrscheinlich gelöscht werden, als das, was tatsächlich zu löschen wäre, aufgrund des Inhalts, nur um tatsächlich ökonomischen Schaden von den Unternehmen abzuwenden. Und hier ist es so, dass die Mitarbeiter der entsprechenden Unternehmen, diese Zensoren, ich betitle es einfach so, auch wenn es ein ziemlich harter Ausdruck ist in diesem Kontext, oder vielleicht auch nicht, dass diese Zensoren tatsächlich übereifrig alles löschen, was auch nur in einer Silbe den Unternehmen dahingehend schaden könnte, dass tatsächlich der deutsche Staat ein Bußgeld erheben könnte. Und das ist ein Problem. Das heißt, es wird dann übermäßig viel dann gelöscht werden, sicherlich. Ja, Gustavo, stell dir vor, dieses Gesetz würde jetzt gegen Funk plötzlich benutzt. Zum Beispiel gegen Jäger und Sammler. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, es gibt sicherlich einige Formate von Funk, die zum Opfer fallen könnten, theoretisch. Wenn tatsächlich Nutzer der Social Media und entsprechenden Plattformen nicht d'accord sind mit der Ausdrucksweise und den Inhalten bestimmter Formate. Das heißt also, das könnte theoretisch jeden betreffen. Es wird sicherlich interessant sein zu sehen, ob sich Leute tatsächlich aktiv gegen Funk unter Berufung auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz wenden, was in einigen Punkten vielleicht dann auch tatsächlich eine Berechtigung hätte. Und wie sich das auswirkt, ob tatsächlich dann das Gesetz tatsächlich gleichermaßen für alle gilt, so auch dementsprechend für die öffentlich-rechtlichen Medien auf den Plattformen wie YouTube. Ja, und was nicht vorsehbar vor einem halben Jahr? Selbstverständlich. Alles, was jetzt eingetreten ist, war vorhersehbar. Absolut alles. Die Kritikpunkte bleiben die gleichen. Daran hat sich nichts geändert. Es gibt jetzt nach wie vor, wie vor der Ratifizierung, wie nach der Ratifizierung, die gleichen Positionierungen, sowohl bei politischen Parteien als auch bei Interessensgruppen, vom Deutschen Journalistenverband, von den bereits genannten Parteien, von anderen Interessensgruppen, die ganz klar sagen, dass dieses Gesetz ist ein Problem. Es wird A, sicherlich nicht. Durch Zensur erreicht man nicht, dass Menschen einsichtiger werden und ihre Meinung ändern, sondern durch rationales Handeln und Antworten und darauf eingehen mitunter vielleicht auch, wenn es tatsächlich eine Straftat war, war es ja schon vor dem Gesetz im Rahmen einer Beleidigung oder Volksverhetzung eine Straftat. Das ist jetzt nicht durch dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz eine Straftat geworden, sondern dieses Gesetz ist nichts anderes als die Übergabe eines Instruments an Privatunternehmen tatsächlich unter Druck eines Bußgeldkatalogs dahin zu zwingen, zu sagen, oh, das könnte uns gefährlich werden, raus damit. Und das ist keine Lösung. Das ist eigentlich ein sehr Problem und das schränkt auch die Meinungsfreiheit erheblich ein. Und das ist das größte Problem, das ich sehe. Eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. Ja gut, es ist lustig, dass der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko dieses Experiment, dieses deutsche Experiment sehr interessant findet. Sozusagen die Diktatoren interessieren sich jetzt für die deutsche Politik im Netz. Das ist schon bemerkenswert. Aber was glaubst du, wird das Gesetz abgeschaffen? Was ist die Zukunft? Weil ich glaube nicht, dass es so bleiben kann. Wie würde dann Heiko Maas aussehen, wenn das Gesetz, sein Lieblingsprojekt meiner Meinung nach, abgeschaffen würde. Ja, du hast jetzt in Bezug auch auf das Image von Heiko Maas dann einen wichtigen Punkt genannt, auch bei den Diktatoren oder Diktaturen im Allgemeinen. Der weißrussische Präsident, ich würde schon fast sagen Diktator, Lukaschenko, hat explizit auch Heiko Maas in diesem Kontext erwähnt. Die Person Heiko Maas, das heißt also als eine Art Vorbild in Bezug auch auf das Vorgehen in den sozialen Medien. Sicherlich ein Effekt, der von der deutschen Bundesregierung und der damaligen großen oder jetzt noch regierenden großen Koalition tatsächlich nicht gewollt gewesen ist. Wird das Gesetz abgeschafft? Ganz schwer vorauszusagen. Denn die beiden tragenden Säulen des Gesetzes, die dazu führten, dass über die entsprechenden deutschen Institutionen dieses Gesetz überhaupt gesetzt werden konnte, waren die Parteien, die, auch wenn sie jetzt tatsächlich im Rahmen der Verhandlungen nicht wieder koalieren sollten, dennoch das Interesse haben werden, sich jetzt nicht selbst lächerlich zu machen, indem sie das Gesetz, das sie letztes Jahr ratifiziert, wieder rückgängig machen, nämlich CDU, CSU und SPD. Sie waren für dieses Gesetz verantwortlich. Sie stellen nach wie vor, auch wenn sie jetzt noch nicht oder vielleicht gar nicht eine neue Regierung einrichten werden, 2018 neue Bundesregierung, sich nicht selbst dann auch in die Hand beißen und sagen, nein, wir machen einen Schritt zurück, denn damit würden sie sich noch lächerlicher machen in Bezug, lächerlicher als das Gesetz selbst. Ja, es wäre lustig, wenn Heiko Maas in der Geschichte als Schöpfer dieses absurden Gesetzes bleiben würde. Aber was glaubt ihr? Findet ihr das Netzwerkdurchsetzungsgesetz absurd? Oder haltet ihr es vielleicht dennoch für ein gutes Instrument und für absolut gerechtfertigt? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content wirklich gefällt, könnt ihr uns auch unterstützen über Bitcoin, PayPal und auch über Patreon. Alle Links sind in der Videobeschreibung. Danke und ciao. Danke und ciao.